geht weiter, Gottes Geist zu folgen. To follow the Spirit of Christ. Den Geist von Christus folgen. To follow Christ. Christus folgen. And continue following him. Und ihm weiterhin folgen. And never be tired of following him. Und niemals müde werden, ihm nachzugehen. Never, never to be tired. Niemals müde werden. Of following him. Ihm nachzugehen. Of having relationship with him. Und Beziehung mit ihm haben. Of telling him thank you. Ihm Danke sagen. Of telling him I love you. Ihm sagen, ich liebe dich. Because he is never tired of telling us he loves us. Weil er ist auch niemals müde von uns. He is never tired of telling us thank you. Er ist niemals müde davon, uns Danke zu sagen. Praise the Lord. Halleluja. We have to know and understand the spirit world. Wir sollten die geistliche Welt kennen und verstehen. We have to know and understand the word of Christ. Wir sollten die geistliche Welt von Christus kennen und verstehen. How it functions. Wie sie funktioniert. What is there? Was dort ist. How to live there. Wie wir dort leben. Because the Bible says we are going to live by faith. Denn die Bibel sagt, wir werden durch den Glauben leben. You see, the just live by faith. Die Rechten leben durch we den Glauben. We live by understanding. The Spirit of Christ. Wir leben, indem wir den Geist von Christus verstehen. You see, the Spirit of Christ is the Word of Christ, the Word, His own Word. Der Geist von Christus ist sein eigenes Wort. Welt. Ach so, das die Welt von Christus ist sein eigenes. Praise the Lord. Halleluja. His Spirit. Sein Geist. You see, Spirit's world is where we live. Seine geistliche Welt, dort leben wir. And the Bible says the just shall live by faith. Und die Bibel sagt, die Gerechten werden durch den Glauben leben. We are to live in the Spirit world. Wir sollten in der geistlichen Welt leben. The Spirit world of Christ. Die geistliche Welt von Christus. And without understanding it, you cannot live there. Und ohne das zu verstehen, können wir dort nicht leben. There's nothing you can do to change there. Nichts kannst du tun, um das zu verändern. It's like you are in Deutschland here. So als ob du in Deutschland bist. You know you cannot change your laws here. Du kannst die Gesetze hier nicht ändern. You can only know it and follow it. Du kannst sie nur kennen und danach leben. And obey it. Und sie befolgen. Und das reicht. Praise the Lord. Halleluja. So also is Christ's kingdom. Genauso ist das Königreich von Jesus Christus. You know we have been born into this very world. Wir sind in diese Welt hineingeboren worden. For so many years we have been living in the natural world. Aber seit so langer Zeit leben wir schon in der natürlichen Welt. But for some time now we have been born into the spirit world of Christ. Aber jetzt seit kurzem leben wir in der geistlichen Welt von Christus. And the Bible said that we are in this world, but not of this world. Die Bibel sagt uns, wir sind auf dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Because we are of Christ's world. Familie von Christus gehören. We are living here. Auch wenn wir hier leben. We are not of here. Gehören wir nicht hier hin. We are of Christ's world. Wir gehören zu Jesus Christus. Which zu seiner is Welt. A supernatural world. Und das ist die übernatürliche Welt. Which is the world that is greater than the natural world that we have been living. Das ist eine Welt, die größer ist als die natürliche Welt, in der wir vorher gelebt haben. Which we call the spirit world. Die wir die geistliche Welt nennen. You see, we are to learn how to live there. Wir sollten lernen, dort zu leben. We are to know how they function. Wissen, wie es dort funktioniert. How to eat, how to drink, how to walk, how to think, how to believe, in fact, everything. Alles sollten wir dort lernen. Just like a baby, when a baby is born into this world. Genauso wie wenn ein Kind in diese Welt geboren wird. You know, this baby have to learn everything. Dieses Baby muss alles lernen. Praise the Lord. Halleluja. So also, once you are born into Christ's kingdom, genauso wenn du geboren bist in das Königreich von Christus, you are going to learn everything. Dann wirst du auch alles lernen müssen. Because his own world is so different from the natural world that you have been living. Weil seine Welt ist so anders als die natürliche Welt, in der du gelebt hast. Can somebody understand? Praise the Lord. Hallelujah. In 2 Corinthians 13. 2. Korinther 13. Vers 8. He said, for we can do nothing against the truth, but for the truth. Wir können nichts gegen die Wahrheit tun, nur für die Wahrheit. You know, you cannot change the spirit world of Christ. Du kannst die geistige Welt von Christus nicht ändern. You can only do something for it. Du kannst etwas dafür tun. You see, what you can do for it is just believe it. Was du dafür tun kannst, ist nur daran glauben. Understand it. Es verstehen. Know it. Es kennen. And live it. Und darin leben. You see, live the life of that very place. Das Leben dieses Ortes führen. He said, for we can do nothing against the spirit world of Christ. Wir können nichts tun gegen die geistige Welt von Christus. You cannot change Christ's kingdom. Du kannst das Königreich von Christus nicht ändern. But for you can only know it, understand it, and live it. Und daran leben. You cannot change it. You know, a lot of us want it to be changed. Viele von uns wollen es verändern. We want it to be changed. Wir wollen es verändern. You see, to fit how we understand things. Damit es how we understand things before now. Wir wollen in the natural world. Dass wir unsere Gedanken von der natürlichen Welt, unser altes Leben mitnehmen können. Aber es geht nicht. You see, you cannot change Christ's world. Du kannst die Welt von Christus nicht verändern. You can do nothing against the truth. Du kannst nichts gegen die Wahrheit tun, nur für die Wahrheit. Praise the Lord. Halleluja. The truth is Christ himself. Die Wahrheit ist Christus selbst. You cannot do anything to change Christ. Du kannst nichts tun, um Christus zu verändern. You know he already loves you. Er liebt dich schon. You have to know that he loves you, so that you now love him in return. Du solltest wissen, dass er dich liebt, damit du ihn zurücklieben kannst. Praise the Lord. Halleluja. We know how this world functions. Wir wissen, wie diese Welt funktioniert. The natural world. Die natürliche Welt. You see, the natural world. Die natürliche we Welt. We know. We are not babies here. Wir sind nicht Kinder. We know how it functions. Wir wissen, wie es hier abläuft. You see how you live there. Wie wir dort leben. We know how we are wie wir auch gelebt and haben. And how people are still living. Die Leute immer noch in leben. This natural, in the natural world. In der natürlichen Welt. You know, you fight and labor for whatever you want to get. Wir kämpfen und arbeiten für das, was wir wollen. You fight so hard. Du kämpfst darum, um zu bestehen. You labor so hard. Du arbeitest so hart, damit du bestehst. Praise the Lord. Halleluja. But in Christ's word, you just believe. Aber in der Welt von Christus glaubst du einfach. In John 10, let's all go to John 10. Johannes 10. John 10, from verse 9. Johannes 10, Vers 9. Sorry, John 14, not John 10. John Johannes 14. Go to John 14, I prefer it. Amen. Amen. He said, as the Father. Oh, is it 14 now? No, 15. It's 15, sorry. 15. Johannes 15, Vers. From verse 9. 9. Praise the Lord. Hallelujah. He said, as the Father hath loved me, so have I loved you. Can you see how he wants us to love one another? Seht ihr, wie wir einander lieben sollen? How he loves us. So wie er uns liebt. Because that is how the Father loves him. Denn so liebt der Vater ihn. And that is how he loves us. Und so liebt er auch uns. And that is how he wants us to love one another. Und so sollen wir einander lieben. Praise the Lord. Halleluja. You see, his Father loves him. Sein Vater liebt ihn. And he loves us. Und er liebt uns. And we are to love one another as he also loves us. Wir sollten einander lieben, so wie er uns liebt. As the Father has loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. Continue in my love. Bleibt in meiner Liebe. He did not say continue in the love of this world. Bleibt nicht in der Liebe dieser Welt. But in my own love. In meiner eigenen Liebe. Praise the Lord. Hallelujah. Continue in my own love. Macht weiter in meiner eigenen Liebe. And not in the natural love. Und nicht in der natürlichen Liebe. Because my love is different from the natural love. Denn meine Liebe ist anders als die natürliche Liebe. Because my love is not the same as the love of the as the love of this world. Meine Liebe ist nicht die gleiche wie die Liebe dieser Welt. Continue in my love. Mach weiter, meiner Liebe. Praise the Lord. Hallelujah. And without him, we can never continue in his love. Und ohne ihn können wir nicht in seiner Liebe weitermachen. We just need him to continue. Wir brauchen ihn, um weiterzumachen. We need him so much to be able to continue. Wir brauchen ihn so sehr, um weiterzumachen. In his love. In seiner Liebe. In his perfect love. In seiner vollkommenen Liebe. In his wonderful love. In seiner wundervollen Praise Liebe. Praise the Lord. Hallelujah. Continue ye in my love. Macht weiter in meiner Liebe. And not in the natural world. In the natural world, the love they have there. Und nicht die natürliche Liebe. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. John 15. Johannes 15. From verse 9. Vers 9. Amen. Amen. The Father loved Jesus. Der Vater liebt Jesus. And Jesus loves us. Jesus liebt uns. And he wants us to love one another. Und möchte, dass wir einander lieben. But not with the natural love. Aber nicht mit der natürlichen Liebe, his own love. Mit seiner eigenen Liebe. The love that he loves us. Die Liebe, die er für uns the hat. Same love the Father loved him. Die gleiche Liebe, die der Vater für the ihn same hat. Love he loves us. Die gleiche Liebe, mit der the er uns same liebt. Love he want us to love one another. Die gleiche Liebe, mit der wir einander lieben. Not the natural love. Nicht die natürliche Liebe. Praise the Lord. Halleluja. Again, without him, we can never love his love. Ohne Jesus können wir nicht seine Liebe weitergeben. In Vers 10, he said, if you keep my commandments, you shall abide in my love. Even as I have kept my Father's commandment and abide in his love. Praise the Lord. Hallelujah. You know his commandment. You have to know his commandment. Sollte seine Gebote kennen. His commandment is to believe him. Seine Gebote heißen, ihn zu glauben. Because it is when you believe him, you can love one another. Könnt ihr einander lieben. Praise the Lord. Hallelujah. Christ's commandment is not don't steal, don't lie. Gebot von Christus ist nicht, nicht you see, don't fornicate. No, that is not his commandment. Das ist nicht sein Gebot. He said, if you keep my commandment, wenn du mein Gebot you shall abide in my love. Sollst du meiner Liebe bleiben. Even as I have kept my Father's commandment. You know, it's the praise the Lord. Hallelujah. He believed the Father. Hat den Vater. That's how he wants us to believe him. Und so sollen wir auch an ihn glauben. Somebody understand. Praise the Lord. Hallelujah. Can you get it? You see, the commandment is not about don't lie, don't steal. You see, it's not because Jesus did not lie, did not steal, did not fornicate. That is why he was able to keep the Father's commandment. Jesus war nicht in der Lage, die Gebote des Vaters zu halten, weil er nicht gestohlen und nicht gelogen hat. You know, all these commandments, you know, there are so many. There are lot, you see, that, you know, the world, even the God's children are still following. Diese ganzen Gebote, die selbst Kinder Gottes befolgen wollen. You see, that we still call the commandment of God. Die wir immer noch die Gebote Gottes nennen. We are no longer to follow the commandment of God. Wir sollten nicht mehr den Geboten von Gottes folgen. But the commandment folgen, of Christ. Die Gebote von Christus. Can you get it? He said, if you keep my commandment. Wenn ihr meine Gebote haltet. You see, his commandment is different from the Father's commandment. Seine Gebote sind anders als die Gebote des Vaters. You know the Father's commandment. Ihr kennt die Gebote des Vaters. That shall not, that shall not, that shall not. His commandment now is believe me. Sein neues Gebot ist jetzt, dass wir an Jesus Christus glauben sollen, ihm vertrauen sollen. You shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandment and abide in his love. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And we are to know the Father's commandment. Wir sollen das Gebot des Vaters kennen. Put something here and let us go to 1 John. 1. Johannes. You know, even along the line, it's still here. We talk about the commandment. If you look at verse 12, First John, he said, "This is my commandment, that you love one another as I love you." Can you see? Loving one another. Johannes 15, Vers 12. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Then put something and let us go to 1 John. 1. Johannes. Chapter 3. Vers 3. From verse 22. 22. And whatsoever we ask, we receive of him, because we keep his commandments. Praise the Lord. Hallelujah. We have to tell the Father to help us to believe him. Wir sollten dem Vater sagen, dass er uns hilft und dass wir ihm glauben. It is not help me not to fornicate. Es hilft mir keine Unzucht zu treiben. It is not help me not to lie. Es hilft mir nicht zu lügen. It is not help me not to steal. Oder hilft mir nicht zu stehlen. Or not to be jealous. Oder nicht einfach it nicht zu sein. It is help me to believe you. Hilf mir dir zu glauben. Help me to trust you. Dir zu vertrauen. Praise the Lord. He said, and whatsoever we ask, we receive of him, because we keep his commandments and do all those things that are pleasing in his sight. The old commandment is different from the new commandment. Das alte Gebot ist anders als das neue Gebot. The old commandment came through Moses. Das alte Gebot kam durch Mose. But the new is Christ. Und das neue ist Christus. And that is what we follow now. Und dem folgen wir jetzt. And that is what Jesus sees as the Father's own. Und das sieht Jesus als das vom Vater. He never sees the old that is of his Father. Er sieht nicht das alte. He said, and whatsoever we ask, we receive of him, because we keep his commandment. You see, he cannot call his own commandment his father's commandment. Er nennt es sein Gebot, das Gebot seines Vaters. Know the difference between the commandments. Kenn den Unterschied zwischen den Geboten. And do those things that are pleasing in his sight. You know, if something is not working for us, we never think that we did not believe. Wenn etwas für uns nicht funktioniert, can you get it? Dann denken wir nicht darüber nach, dass es vielleicht daran gelegen hat, dass wir nicht geglaubt haben. If we pray and it did not work, wir we beten, never remember, we never even think of it that we did not believe. Wir uns kommt gar nicht in den Sinn, dass es vielleicht daran you know lag, dass wir nicht geglaubt our mind haben. We go to? What have I done wrong? Was unsere Gedanken direkt anregen? Haben wir welche Sünden begangen? Haben wir sin? Falsches gemacht? You know, in our mind go straight to those things. Unsere Gedanken gehen direkt an so welche Dinge. But here he is saying, and whatsoever we ask, we receive of him. Why? Because we believe in. That's his commandment. Was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten. Because we believe him. Und weil wir and not because we did not steal. Weil wir ihm glauben, nicht weil, wir, nicht gehen, weil wir nicht gelogen haben. And do those things that are pleasing in his sight. And this is his commandment. That we should believe on the name of his son, Jesus Christ. To believe on the name of his son, Jesus Christ. Dass wir glauben an den Namen seines Sohnes, Jesus Christus. Just to believe, that is his commandment. Das ist sein Gebot. For you and me today. Für dich und mich heute. Is it not wonderful? Just to believe Jesus. An Jesus glauben. That you have to remember, without Jesus, you can never believe him. Aber ohne Jesus kannst du ihm nicht glauben. Without Jesus, you cannot believe him. Ohne Jesus kannst du ihm nicht glauben. Faith cometh by hearing. Der Glauben kommt durch Hören. By the word of God. Wenn wir Gottes Wort hören. Hearing him is how you believe him. Ihn hören, so glauben wir. Until you hear him, you can never believe him. Wenn wir ihn hören, können wir nicht glauben. Somebody understand. Praise the Lord. Halleluja. That we should believe on the name of his son, Jesus Christ. And love one another as he gave us commandment. Love. Voneinander lieben nach dem Gebot. You don't love one another to obey him. Du liebst, ihr liebt einander nicht, um ihn zu gehorchen. You believe him to obey him. It is believing before you can love one another. Und erst glaubst du und dann kannst du lieben. It is not your loving one another that make you believe him. Eure Liebe zueinander wird nicht den Glauben verursachen. It is your belief in him that makes you love one another. Sondern euer Glaube an Jesus wird dafür sorgen, dass ihr einander lieben. Praise the Lord. Halleluja. It is not loving one another then, so that God will now, so that I now believe him. You see, so that God will now be good to me. You know, it is believing him that causes you to love one another. Ja. Erst an ihn zu glauben, das wird dafür sorgen, dass ihr einander lieben könnt. Und nicht einander lieben erst und dann kommt irgendwann der Glaube. You know, I'm going to help you so that God will just know that I'm working for him. Ich werde dir helfen, damit Gott weiß, dass ich ein guter Arbeiter bin. To show that I'm believing God. Zu zeigen, dass ich an Gott glaube. I don't need to show anything. Ich muss nichts beweisen. I just believe it. Ich glaube an Gott. And he's walking through me. Und er wirkt dann durch mich. Can somebody understand? Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. And verse 24. And he that keepeth his commandment dwelleth in him. He that loveth, he that believeth him dwelleth in him. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm. If you believe him, wenn du an ihn glaubst, dann lebst du in ihm. And he in him. Und er in ihm. You see, both sides. You are living in him and in he in you. Und er lebt in dir. That's how he lives in you. So lebt er in how him. Does he live in you? Wie lebt er in dir? By believing him. Indem du an ihn glaubst. Praise the Lord. Halleluja. How do you live in him? Wie lebst du in ihm? By believing him. Indem du an ihn glaubst. You know, when everything is telling you it's a lie. Als du sagst, and the word of God never works. Dass Gottes Wort nicht funktioniert. You know, when all that pass, you fail. Die andere besteht und du versagst. Praise the Lord. Halleluja. And you are still able to believe Jesus. Und du bist immer noch in der Lage, an Jesus that zu glauben. You are still the head and not the immer noch der Kopf bist und nicht das Ende. You understand that? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. That's how he lives in you. So lebt er. I believe in him. Indem du an ihn glaubst. It's not by quoting the Bible. Nicht indem du die Bibel zitierst. It's not by, you know. You need to study the Bible both day and night and no rest. Indem du Tag und Nacht die Bibel studierst. You know, you not compare yourself to others that never read. Du vergleichst dich mit anderen, die nie lesen. It is by believing him. Das ist, indem wir an ihn glauben. Praise the Lord. Halleluja. And he that keepeth his commandment dwelleth in him. If you believe him, wenn du an ihn glaubst, and he dann lebst du in ihm you. Und er an dir. And hereby know we that he abides in us by the Spirit which he has given us. Praise the Lord. Hallelujah. You see how to know that he abides in you. Wir wissen, dass er in uns it's just you can still believe him. Dass du ihm immer noch glaubst. When everything is telling you it's not working. Alles hier sagt, es funktioniert nicht. Praise the Lord. Hallelujah. You know when doctors tell you you are going to die. You still believe the word of God. That is telling you for me to live is Christ, to die is gain. Zu sterben ist Gewinn und zu leben ist Christus. Praise the Lord. Hallelujah. Even when you're being when nothing, you know what others are just making it. The other is they're getting you know what you desire, what das you want. You have been desiring the Lord, and there are things you want, and others are getting it, but you are not even getting anything. But for how you see, you are believing, you keep on believing the Lord. Du glaubst weiter an den Herrn, auch wenn that, andere um dich herum das that, bekommen, that was du eigentlich möchtest. Du glaubst dennoch, dass er für dich genug ist. Er reicht mir. Even when you cannot show outside. Auch wenn man es äußerlich nicht sehen even kann. When the world cannot see. Auch wenn die Welt es nicht sehen even kann. When nobody can see. Auch wenn niemand es sehen kann. Praise the Lord. Halleluja. You are enough for me. Du reichst mir. Praise the Lord. Halleluja. It is true that they are saved until they see your victory. They cannot come to your God. Es stimmt, dass erst wenn die Ungläubigen deinen Sieg sehen, kommen sie zu Gott. Haben sie etwas, was sie sehen, was sie go zu back Gott to führt. John 14, please. Johannes 14. Praise the Lord. Halleluja. You know, it is true that until they see, they can never come to him. Es stimmt, erst wenn sie sehen, dann glauben sie. You know, Jesus have to use miracles to Jesus musste Wunder vollbringen, um sie zu bringen. If you can remember John 6, Johannes 6. You know that we are looking for him everywhere. Sie haben überall nach ihm gesucht. And when they found him, als sie ihn gefunden haben, they said, Master, we have been looking for you. Haben sie gesagt, Meister, wir haben überall nach ihm gesucht, überall. Across the sea, everywhere. Überall haben wir nach dir gesucht. And now we are found. You are not here. Jetzt bist du hier. Then Jesus said, labor for the meat that perisheth not. Jesus hat gesagt, arbeitet für die Unvergänglichkeit. You are not looking for me because of the miracle. Ihr sucht nicht nach mir wegen dem Wunder. You are looking for me because of the food. Ihr sucht nach mir wegen dem Brot. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You are not looking for me because of me. Ihr sucht nicht nach mir wegen mir. You see, without the miracle, without feeding you with those food, you cannot fall. You cannot be looking for me. Und wenn ich euch nicht damit füttere, werdet ihr mich nicht suchen. You know, it was after the feeding. Das war nach der Speisung. Der Tausend. Praise the Lord. Halleluja. Jesus used miracle to draw them. Jesus hat Wunder benutzt, um sie an sich zu ziehen. He said, "But don't remain there." Also soll nicht dort bleiben. Seek the meat that never perish. Sucht nach der unvergänglichen Speise. Seek Christ, seek me. I'm seeking food. Und hört auf nach. I'm stop seeking paths. I'm stop seeking things. Nach Dingen zu suchen. I'm stop seeking what you will seek. Nach dem zu suchen. You know what they seek. Ihr wisst was sie suchen. I must never fail. Ich darf niemals verlieren. You know they work hard to pass. Die arbeiten hart, um zu bestehen. Yeah, but they never work hard to follow Jesus. Aber die arbeiten nicht hart, um Jesus zu folgen. Can you see the difference? Praise the Lord. Halleluja. They work so hard. Die arbeiten so hart. And some of us, we join them to work so hard. Einige von uns werden sie sogar dabei unterstützen, hart zu arbeiten. We join them to work so hard. Unterstützen sie. And when it did not work, wenn es dann nicht funktioniert, we now come to God. Kommen wir zu Gott. And say it did not work. Und sagen, es hat nicht funktioniert. Do you seek him first? Hast du ihn zuerst gesucht? He says, seek me early. That's what he said. Das sagt Jesus. Seek me early. Sucht mich früh. Seek me for day one, from day one. Sucht mich von Tag 1 an. From the beginning. Von Anfang an. Not at the end. Nicht am Ende. You know when things are not working, they will not come to him. Dinge nicht funktionieren, dann kommen wir zu ihm. Somebody understand. You know, at the beginning, we never, you know, we seek our book, we must pass him over. And when it did not work, then we not come to him. Am Anfang suchen wir nach unserem Lernen. Aber wenn es dann nicht funktioniert, kommen wir dann zu ihm. Why don't we seek him from the beginning? Wieso suchen wir nicht von Anfang an? Even when we fail, it doesn't matter to us. Wenn es irgendwie versagen, ist es sogar egal. Our victory is not we pass. Unser Sieg ist nicht, our victory is that we never forsake him, we never leave him. Sondern dass wir ihn niemals verlassen haben. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. Your victory they are to see. Dein Sieg sollten sie sehen. You know, I always say it here that they cannot see your spirit. Ich sage mal, man sieht euren Geist nicht. But they can see your car. Also können dein Auto they sehen. They can see your house. Dein Haus. They can see your even your result. Deine Ergebnisse. But our car, our house or whatever they are to see. Aber das, was sie sehen, it's not even material things. Soll doch nicht mal materielle Dinge sein. That's what the Lord said. Das hat der Herr zu mir gesagt. He said it's not even material things. Nicht mal materielle Dinge. Because those material things, they can even get them too. Weil die Welt, die Ungläubigen können diese materiellen Dinge auch bekommen. You know, they can get those things too. Sie können diese Dinge auch haben. You see, but how you react when you don't have them? Aber wie reagierst du, wenn du es nicht hast? That is the victory. Das ist der Sieg. Can you? I don't know if somebody is understanding me. You know when you go to school. Wenn du zur Schule gehst. You go to school with them. Du gehst mit ihnen zur Schule. And you know when you pass. Wenn du dann bestehst. That's not even victory. Das ist kein Sieg. To pass is not victory. Zu bestehen ist kein Sieg. It is when you fail. You know what they call fail. Wenn du nicht bestehst, what they call fail. Das, was sie nicht bestehen, you see, what they believe is fail. Was sie meinen, nicht and bestehen, in the midst of that fail, you see rejoice. Und in dieser, in that's diesem Versagen, dich freust, das ist der Unterschied. Weil sie können so bestehen wie du. Und but sogar when it did not work, aber wenn es nicht funktioniert, you see, we don't react the way you react. Werden sie so reagieren wie you du. See, we don't rejoice in the Lord. With the joy of the Lord continue to be your joy. Wird die Freude des Herrn weiterhin deine Freude sein. Everybody can shout hallelujah. Jeder kann Halleluja schreien, wenn es funktioniert. How many can shout hallelujah? Wer kann Halleluja schreien? ist the proof. Dann ist and there is no proof. Nichts, keine Beweise gibt. You know what song you pray for somebody and that person fall down and die. Du betest für eine Person und sie stirbt. Can you still shout Hallelujah? Kannst immer noch Halleluja sagen. Praise the Lord. Halleluja. Can you still hold on? Kannst immer noch festhalten. So the truth. An die Wahrheit. So the word of God, so the truth Gottes that never fails. An Gottes Wahrheit. Can you still believe? Kannst immer noch glauben. Praise the Lord. Hallelujah. Or you start blaming yourself. Or fängst du an, dich selbst or you start blaming things. Dinge zu beschuldigen. Or blaming people, even blaming the dead person. Oder selbst die tote Person auf einmal verantwortlich zu machen. You know, I'm never sick. Ich bin niemals krank. You see, it's not the victory. Das ist nicht der Sieg. But how you react? Aber wie gehst du mit you see, when things damit um? You know, if you are going opposite Satan, wenn du gegen den Teufel gehst, are, there is going to be a fight. Wird es einen Kampf geben? Do you understand? There is going to be a fight. Wird es einen Kampf geben? In one way or the other. He's the joy of the Lord. His son is. He's the joy of the. Is the joy of the Lord still your strength? Ist die Freude des Herrn immer noch deine Kraft? No, nothing. It's as if nothing is working at all. Aber wenn es so aussieht, als ob nichts funktioniert. It's as if, you know, that instead of expecting money, bills are coming. Aber dass mein Geld, das Geld reinkommt, kommen mehr Schulden. You know, then bills upon bills mehr are coming. Instead of money, how am I going to... You know, you say, how am I going to be free, Lord? Wie werde ich frei sein, Herr? Because you don't believe you are be free. Denn du glaubst, dass du frei bist. You don't believe you are be free. Du glaubst, dass du befreit wurdest. You know, the natural man is never free until the debt are paid. Der natürliche Mensch ist niemals frei, erst wenn die you know, pray, we are free because... We have Jesus. Aber wir sind frei, weil wir Jesus haben. Because he died for us. Weil er für uns gestorben our ist. Das ist unsere Freiheit. Our freedom is not outside. Unsere Freiheit ist nicht äußerlich, sondern innerlich. It is Christ in you. Es ist Christus in uns. Praise the Lord. Halleluja. Is the joy of the Lord still your strength? Ist die Freude des Herrn immer noch deine Kraft? Or fail have taken it away from you? Oder hat das Versagen, der Verlust dir das weggenommen? What about the Lord peace? Was ist mit dem Frieden des Herrn? Have this peace. Is the peace today, the peace of the Lord. Das Herr immer noch bei when mir. Nothing is working. Wenn nichts funktioniert. You better follow the Spirit. Folge lieber dem Geist. Understand the Spirit. Verstehe den Geist. Understand how the spiritual work. Verstehe, wie das Geistliche wirkt. How it functions. Wie es funktioniert. You see, it is not how the natural world functions. Nicht so wie die Natur. It is not what they pursue. Nicht das, was it is not what they seek. Nicht ihre Ziele. It is not what they call victory. That you are to call victory. Nicht ihre Erfolge. I don't know if unsere Erfolge. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Hallelujah. John 14. Are we still there? Johannes 14. Verse 11. Vers 11. He said, "These things have I spoken unto you, that my joy may remain in you." He wants his joy to remain in us. Johannes? John 14, 11. Johannes 14, Vers 11. Praise the Lord. Halleluja. These things have I spoken unto you, that my joy remain in you. He wants his joy to remain in us. Er möchte, dass unsere Freude, dass seine Freude in uns bleibt. Not the joy of this world. Nicht die Freude dieser Welt. Can you get it? Do you understand? Are you seeing something there? He said, my joy. Meine Freude. I'm the John. Okay, sorry, John 15. Sorry. Okay. They are in the same page with me. Sorry. John 15, 11. Johannes 15, 11. These things have I spoken unto you, that my love, my joy, might remain in you. Dies habe ich euch geredet, damit zu euch redet, damit meine Freude in euch bleibt und eure Freude völlig werde. Not the joy of this world. Meine Freude, nicht die Freude der Welt. And we are to know the joy of this world. Wir sollen die Freude der Welt kennen. Die Freude dieser Welt ist das Bestehen. That is the joy of the Lord. Ein Freude des Herrn. Praise the Lord. Halleluja. No matter the result. Egal was das Ergebnis ist. I have Jesus. Ich habe Jesus. Das ist mein Sieg. That is the joy of the Lord. Das ist die Freude des Herrn. I believe Jesus. Ich glaube an Jesus. I never believe whatever I see. Ich glaube nicht an das, was ich sehe. I never believe whatever result. Oder an die Ergebnisse. I don't know if somebody is understanding. You know, it's not about pass or fail. Es geht nicht um das Bestehen oder Versagen. Sondern hast du Jesus? Do you have relationship hast du Beziehung him? Mit ihm? Do you trust him? Vertraust du ihm? Even when nothing is working. Auch wenn nichts funktioniert. Oh, Daddy, thank you. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. My joy in you might be full. Damit meine Freude in euch völlig ist. You have to know the difference between his joy and the joy of this world. Du solltest den Unterschied kennen zwischen seiner Freude und der Freude dieser Welt. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Again, it is believing Christ. Es ist an Jesus Christus glauben. Until you believe him, erst wenn you an ihn glaubt, könnt ihr einander lieben. Until you believe him. Until you see him. You know, that's why we sing that song. You see, when I look around, I see Jesus. Until you see Jesus, you can never love one another. Erst wenn ihr Jesus seht, könnt ihr einander lieben, sonst wirst du nur dich selbst lieben. Greater love, verse 13, hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. You are my friends, if you do whatsoever I command you. He said we are his friends. Wir sind seine Freunde. You know, you can have a mother and that mother is not your friend. Du kannst eine Mutter haben und diese Mutter ist nicht deine Freundin. You can have a father and that father is not your friend. Du kannst einen Vater haben und dieser Vater ist nicht dein Freund. You can have a sister and that sister is not your friend. Du kannst eine Schwester haben und diese Schwester ist nicht deine Freundin. Jesus said we are his friends. Jesus sagt, wir sind seine Freunde. You know, God was have you only one friend in Old Testament. Gott hatte nur einen Freund im Königreich Gottes, Abraham. He called Abraham my friend. Er hat Abraham sein Freund genannt. Praise the Lord. And today we are God's friend. Jetzt sind wir Freunde Gottes. Praise the Lord. Is that not wonderful? He said, you are my friend. If you do whatsoever I command, if you believe me. Wenn ihr an mich glaubt, that's how you become a friend. So werdet ihr zu meinen Freunden. So just believe me. Einfach mir glauben. Don't believe me. Mir glauben. You know, when things are not doing, they are not working, and you still believe, he just come to you and call you my friend. How are you? How is everything? Wenn ist dein Freund, der fragt, wie geht's dir? You know, he's always there. Er ist immer da. You know, when things are not, you say, you know, nothing is working, nothing. Wenn nichts funktioniert. And you know, the world, they just look at you and they just see you as a loser, as a failure, as somebody that is nobody, niemand. No name. But Jesus is saying to you, but Jesus sagt zu dir, my friend, mein carry Freund, on. Mach weiter. You are the head and not the tail. Du bist der Kopf und nicht das Ende. Keep on remaining. Bleib keep on being the head. Bleib weiter in der Kopf. Remain the head and not the tail. Bleib how do you remain the head and not the tail? By believing in it. Indem du an mich glaubst. By being my friend. Indem du mein Freund bleibst. I am in you, you are in me. That's how. In mir. You see, by believing him, that's how he is. Indem wir an ihn glauben, so ist er in uns. And he, and we in him. Und wir in ihm. That's your everything in the Bible is just by believing. Durch Glauben. Praise the Lord. Hallelujah. He said, Abraham believed God. Abraham hat an Gott geglaubt. It was counted unto him as righteousness. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Er sucht nach jemandem, der an ihn glaubt. That no matter what, he still egal was, dass er immer noch glaubt. Can you believe when nothing is? Daddy, thank you. Kannst du glauben, wenn nichts funktioniert? He values so much. Den Glauben, das schätzt er so sehr. He loves so much to believe him. An ihn zu glauben. Verse 14. You are my friends if you do whatsoever I command you. Then verse 15, henceforth, I call you not servants, You know, the Old Testament was all about servants. Im Alten Testament ging es immer um Knechte. Servant. Only Abraham was a friend. Nur Abraham war ein Freund of God. Freund Gottes. But today, aber heute, he said we are his friend. Sagte, wir sind seine Freunde. We are no longer servants. Wir sind keine Henceforth, I call you no servants. For the servant knoweth not what his master doeth. But I have called you friends. For all things that I have heard of my father, I have made known unto you. Praise the Lord. Hallelujah. Can you see how he values you? Can you see that you are before him? There's a place he calls us the priest. Maybe we go there today. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You see, can you see how he sees you? Könnt ihr sehen, wie euch sieht? My God. You know, you see yourself as nonsense, as a loser. Als niemand an, als as not as nobody. Als niemand. He said, I have made everything known unto you. What I've known of, what I've seen, what I've heard of my father, I have revealed them to you. Ich habe euch alles offenbart. Ihr seid meine Freunde. A servant knows not what the master doeth. It's true. You know, today, religion is about master and servant. Religion ist heutzutage über Meister und Diener. That's why they never see themselves as Jesus sees them. Sie sehen sich nicht selbst wie Jesus sie sieht. They separate Jesus from them. From themselves. Sie trennen Jesus von sich they selbst. They see Jesus so big. Sie sehen Jesus als so and groß. And they are so small. Und sie selbst als so groß. Jesus is so are we right now. Aber in 1. Johannes steht, so wie Jesus ist, so sind wir. Praise the Lord. Isaiah, you know the book of Isaiah said, let us reason together. You don't reason with somebody that is not your mate. In Jesaja steht, dass wir miteinander für uns unterhalten, austauschen sollen, sagt Gott zu uns Menschen. Was würde er nicht mit jemandem tun, der ist nicht, der zu klein oder zu mickrig ist dafür. Can you take somebody that you don't have to you cannot reason with a baby. Du kannst dich mit einem Baby you austauschen. Reason with a servant. Du kannst dich mit einem Knecht austauschen. You can only reason with somebody that you know the level. You look at the level. Du schaust auf die Ebene an. Du schaust auf die Ebene. Oh, yeah. I have made known unto you. Verse 16, you have not chosen me. But I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit and that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, he may give it you. Praise the Lord. Hallelujah. Daddy, thank you. He doesn't want us to believe what we see. Er möchte nicht, dass wir an das glauben, was wir sehen. He wants us to believe him. Wir sollen an ihn glauben. Don't allow what you see to take you away from him. Lass nicht zu, dass das, was du siehst, dich von ihm wegnimmt. You see that result. Dieses Ergebnis. That report. Dieser Bericht. That news. Die Nachricht. You see whatever it is. Ist immer, was auch ist. You know with Jairus. Jairus, there was something they heard, you see. Your daughter is there. Don't bother the master any longer. Jesus said, believe only. Sie haben ihm gesagt, dass seine Tochter tot ist und dass es nichts mehr nützt, Jesus darum zu bitten. Aber was hat Jesus gesagt? Glaub einfach nur. You know, the world today, they labor for their result to be good. Die Welt, sie kämpft darum, dass ihre Ergebnisse gut sind. You know, we've got children results. Yeah, no, it's not good. They are down. Wenn die Ergebnisse der Kinder Gottes nicht gut sind, sind sie am Boden. Wisst ihr, was das bedeutet? It means you are not even different from them. Das heißt, ihr seid nicht anders als sie. You know, it is something because you never know that you never believe. Erst wenn etwas auf dich zukommt, dann weißt du auch, ob du I don't know if somebody is understanding. Glaubst oder nicht glaubst. You know, until something comes. You know, you don't even know. You are not believing. You are only trying to believe. You never believe. Erst dann erkennst du, ob du eigentlich nur versucht hast zu glauben oder wirklich geglaubt hast. Don't believe what you see. Glaub nicht an das, was du siehst. That result, that report, that news. diese Nachricht, whatever is outside was immer da draußen ist, believe who live in you. Glaub an den, der in dir believe lebt. Jesus glaub in an Jesus, der in dir lebt. That's all he wants from you. Das ist alles, was er von dir möchte. That's why it's so simple. Deswegen ist das so einfach. It's so simple. Das ist so einfach. Just believe. Glaub einfach. To believe is impossible without Jesus. Zu glauben ist unmöglich ohne Jesus Christus. Praise the Lord. Halleluja. What you hear? Was du hörst? The laughter outside. Das Lachen da draußen. The crying outside. Das Weinen. Don't believe it, you see. Glaub daran. Don't believe that Satan's voice. Glaub nicht an die Stimme des Teufels. Don't believe what you feel. Glaub nicht an das, was du fühlst. This world they keep on pursuing, I must pass. Diese Welt ist immer hinter dem, ich muss bestehen, Herr. Pursue the Spirit. Aber sei hinter dem Geist her. Know the Spirit. Kenne den Geist von Jesus Christus in dir. Follow him. Folge ihm nach. But for us, we have to pursue his joy. Wir sollten hinter seiner Freude her. You know, we just read it here. Verse 11 again. John 15. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you. You see, allow my joy to remain in you. Lass zu, dass meine Freude in euch bleibt. Pursue my joy to remain in you. Jagt hinter meiner Freude her. Can you get it? Pursue me. You know, it did not say pursue pass. You know, it's not. it's not half money in your account. You see, he said, he talks about my joy. My meine joy Freude. To remain in you. Dass meine Freude in euch bleibt. These things have I spoken unto you, that my joy may remain in you. He did not say that you must pass. Nicht das Bestehen. the joy of this world is. Die Freude dieser Welt. You have good results. Ist das so gute Ergebnisse? A letter that is so good. Ein Brief, der gut ist, der gute Nachricht hat. Ein Brief, der gut ist. You see, something that is so good. Ein Ergebnis, was gut ist. You know, good or bad should never control us. Aber gut oder schlecht sollte uns good nicht kontrollieren. Good or bad should never control us. Das sollte uns nicht kontrollieren. What should control us should be Christ. Was uns kontrolliert, ist Christus. What should control us should be his joy. Das sollte seine Freude sein. What he is talking about here. Das, worüber er hier spricht. The joy seine of the Freude, Lord. Die Freude des the Herrn. Joy of Jesus. Die Freude von Jesus. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. The peace of Jesus is not the fruit Jesus. Of the Spirit. We labor. We fight the good fight of faith. Wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. We fight. You know, until things happen, you never know. If you are fighting the good fight of faith. Erst wenn Dinge passieren, weißt du, ob du überhaupt den guten Kampf des Glaubens führst. In 1 Timothy. 1. Timotheus. 1 Timothy 6. 1. Timotheus 6. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Hallelujah. Before we read 12, you know, here talks about money a lot. Geht es sehr viel um Geld. Let us read from verse 5. 1. Timotheus 6, Vers 5. It's a perverse disputing of men, of corrupt minds, and destitute of the truth, supposing that gain is godliness. They seem to pass as godliness, to gain something. Somebody is understanding. He said that they, supposing that gain is godliness. From such withdraw yourself. Sie nutzen die Gottesfurcht, um Dinge zu bekommen. They pursue it. Die sind hinter For dem Reichtum her. About money. Ihnen geht es nur um Geld. It's all about how much you have. Um das, was man hat. Do you pass your exam? Hast du eine Prüfung bestanden? I don't know, for such, withdraw yourself. Von so welchen Leuten sollst du dich verhalten? If your mother is like that, withdraw yourself. Wenn deine Mutter so ist, if your father is like that, withdraw yourself. Wenn dein Vater so ist, dann halt dich fern. You know, he said, withdraw yourself from such. Halt dich von solchen Leuten fern. Praise the Lord. Can somebody get it? Yeah. He said, withdraw yourself from such. Mine is where she Lord. That for him, for that person that only see, it's all about money. It's all about you pass. It's all about, it's all about the things of this world. Es geht nur um die Dinge dieser Welt. Diese Person fürchtet Gott nur oder sucht Gott nur wegen Dingen. Huh. For him, for or her, until they can see it with you, they never believe. Erst wenn sie es mit dir sehen, glauben sie. Then verse 6. Where godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. If we really believe that, this very close. Wenn wir das wirklich glauben, würden Leute nicht ständig kämpfen für die unvergängliche Speise. They labor and labor and labor, like my cousin that they said died. You know. Wie ein Cousin, der von mir gestorben ist. After a senior is one, it's a senior cousin. Ein älterer Cousin. After laboring and laboring and laboring, dem er so viel gearbeitet hat, and now be able to build his own house. Und sogar in den Ruhestand gegangen ist und in der Lage war, sein eigenes Haus zu bauen. Bevor er in dieses neu gebaute Haus einziehen konnte, ist er gestorben. All die Arbeit umsonst, vergeblich. Praise the Lord. Hallelujah. He said, for we brought nothing into this world. And it is certain we can carry nothing out. Und es ist auch klar, dass wir nichts mitnehmen können. You never carry that shoe. Diese Schuhe, diese Tasche. You know that house. Das Haus. That car. Das Auto. You know that it's all about that you want people to see. Die Leute sehen sollen, die du zeigen willst. You know the property. Den du angeben willst. Der Besitz. That you want, you know the certificate. Die, you know, the certificate. Der Abschluss. The result, good Ergebnisse. Follow, you know, es wird dir nirgendwo hinfolgen. Es endet hier. Wenn der Tod kommt, ist es vorbei. It's useless. Dann ist es nutzlos. Can somebody get it? Praise the Lord. Halleluja. And having food. Verse 8. Raymond, let all be. Let us be therewith content. But they that will be rich fall into temptation. They that we want to pass. Die bestehen wollen, die reich werden wollen. It is not only rich alone, you know. Es geht nicht nur um Reichtum. You know, if you pursue what they pursue. Wenn du hinter dem her bist, was sie suchen. You know, when you see what they see as victory, you pursue the same thing. Wenn du die gleichen Ziele hast wie sie, dann wirst du auch die gleichen Sachen suchen. Our only victory is believing Christ. Unser einziger Sieg ist Christus zu glauben. Our only victory is just believing Christ. Unser einziger Sieg ist an Christus zu glauben. Praise the Lord. Halleluja. But they that will be rich fall into temptation and a snare and into many foolish and hurtful lusts, which draw men in destruction and perdition. Praise the Lord. Hallelujah. Those that will be rich. Die those wollen, that want to pass. Die bestehen wollen. You know, those that pursue what this world pursue. Die hinter dem her sind, was die Welt will. I want to be famous. Ich will reich sein. Ich will berühmt sein. Sie wollen immer der Kopf sein. Aber für Kinder Gottes, wir sind schon der Kopf. Wie? You believe Jesus. Indem wir an Jesus glauben. That's how to be the head. So sind wir der Kopf. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. For the love of money, verse 10. is the root of all evil. Und die Geldgier ist die Wurzel allen Böses. The love of money is the root of all evil, not some of them, all. Das ist die Wurzel allen Böses. It is not having money that is the root of evil. Geld zu besitzen ist nicht die Wurzel des Bösen. It is not having money. Es zu haben. The love aber of die money. Liebe ist zu lieben. Can you get it? You see it? It did not say having money. Es ist nicht Geld haben. But the love of money. Aber die Liebe vom Geld. But the love of money is the root of all evil, which were some converted after they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Daddy. Be satisfied with Jesus. Sei zufrieden mit Jesus. Believe him. Glaub an ihn. He said, believe in me is everything. That's all. Ihm zu glauben ist alles. Believe in him is how he lives in you. So liebt er in dir. Believe in him is how you live in him. In ihm zu glauben, so lebt er in dir. Believe in him is how you have his joy. An ihn zu glauben, so hast du seine Freude. Believe in him is how you have his peace. So hast du seinen Frieden. This is so on and so forth. You just believe in him. Indem wir an ihn glauben. How do you believe him? Wie glauben wir an ihn? Remind yourself of him. Erinnere dich an ihn. Remind yourself of him. Erinnere dich an ihn. In anywhere, everywhere. Überall und in allem. Remind yourself. Remember who you are. Erinnere dich daran, wer du bist. Praise the Lord. Hallelujah. You know, well, so many times we remember to compare ourselves to them. Oft erinnern wir uns daran, uns mit denen zu vergleichen. And we never remember who we are. Wir erinnern uns nicht daran, wer wir sind. How to believe him? Wie wir an ihn glauben. It is by reminding yourself of who you are. Neben uns daran erinnern, wer wir sind. Reminding yourself that he lives in you. Dass er in uns lebt. Praise the Lord. Ja. Believe in it, that he lives in you. Glauben, dass er in uns Even lebt. That fire is still living Auch in dem Feuer lebt er in uns. He still lives in you. Even the fire could not separate. Gibt's das Feuer kann uns nicht von ihm Praise trennen. The Lord. Nichts kann uns von ihm trennen. Gibt's in diesem Versagen. You see, when nothing is working. Auch wenn nichts funktioniert. He is still there. Er ist immer noch da. He never leaves. Und er geht nicht. Then he said in verse 10, for the love of money is the root of all evil. 1. Timotheus 6, Vers 10. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. And not having money. Nicht das Geld haben, sondern das Geld lieben, das He ist said das Problem. It is... Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. The love of money. Die Geldgier. The same. You know what today? The world, they trust doctors so much. Die Welt vertraut auf Ärzte so sehr. When the doctor say final. Wenn der Arzt etwas sagt, whatever the doctor say is always final. Das, was der Arzt sagt, ist immer das letzte Wort. Even for us, God's children, we believe das für uns so Kinder much. Gottes, wir glauben das auch. The love of money. Die Geldgier. The trusting on doctor. Sich auf Ärzte verlassen, vertrauen. It is trusting Jesus. Dann auf Jesus vertrauen. It is trusting your father. Deinem Vater vertrauen. It is trusting him. Ihm vertrauen. It is believing him. An ihn glauben. He can go through anywhere to do whatever he wants to do. Er kann durch jeden gehen, um das zu tun, was er tut. You know, Satan is a spirit. Der Teufel ist ein Geist. And he goes through things. Und er geht durch he went through Dinge. Something. Er ist durch eine Schlange gegangen. He can go through mother, father, friends for you. Familie, Freunde zu dir kommen. God is spirit. Genauso ist Gott Geist. And he can go through things. Und er kann auch durch Dinge he gehen. Can walk through anybody. Er kann durch jeden wirken. Praise the Lord. Halleluja. Amen. But your trust should not be on those things. Aber dein Vertrauen soll nicht auf diesen Dingen liegen. Dein Vertrauen soll auf ihm liegen. You know, your trust should not, you know, if he is walking through a murder, your trust should not be on your mother, but your trust should be on who is walking through your mother. Wenn er durch deine Mutter wirkt, can somebody understand? Soll dein Vertrauen aber nicht auf deiner Mutter liegen, sondern auf Jesus Christus. So, as a doctor, your trust should not be on the doctor, your trust should be on who is walking through him. Dein Vertrauen sollte auf den sein, der durch ihn arbeitet, und das ist Gott. He said the love of money. He wants us to have money. Er möchte, dass wir Geld haben. It is not having money that is the root of evil. Geld haben ist nicht bösartig. It is the love of money. Sondern Geld zu lieben, das ist bösartig. Whatever you love, you are going to trust. Das, was wir lieben, dem werden wir auch Vertrauen schenken. Eleven. Elf. Better, O man of God, flee these things and follow after righteousness. Folge Jesus. You see, righteousness is believing Jesus. Gerechtigkeit ist an Jesus glauben. Pursue believing Jesus. Sei hinter Jesus her. Let your fight be fight to believe Jesus. Kämpfe daran, kämpfe darum, an Jesus zu glauben. Praise the Lord. You see, fight to believe Jesus and not fight to pass. Und kämpfe nicht darum zu bestehen. You know, at the beginning. Am Anfang. We don't miss the house of God several times. So oft verpassen wir das Haus Gottes. And you know, because our exam has come. Weil unsere Prüfung gekommen ist. And we are so busy. Wir sind beschäftigt. And we want to pass. Wir wollen bestehen. And after when we fail. Nachdem wir versagt haben. Then we now come to the house of God. Kommen wir zurück zum Haus Gottes. It doesn't work that way. Also funktioniert das nicht. You see, seek him early. Suche ihn früh. Seek him before the exam. Sogar vor der Prüfung suche ihn. I don't know if somebody is understanding me. It is not after pursuing it and nothing work. Then you not come. Why? You know before this time your pass was your number one. Vorher war dein Bestehen die Nummer eins. And now automatically he is your number one. Und jetzt ist wieder dein Nummer eins. Because praise the Lord. Hallelujah. Verse 11 again. But thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, faith, love, patience, then meekness, all this of Christ, righteousness of Christ, godliness of Christ, the faith of Christ, the love of Christ. That's what you see. All these things that are here, this world, they have their own. Diese Welt hat all das, was hier steht. Die Welt hat ihr eigenes. They have what they call righteousness. Sie haben das, was sie Gerechtigkeit nennen. See, righteousness, adopting children, giving money to the poor. Gutes tun, Menschen helfen, Kinder adoptieren, you are doing what Geld is geben. Right. Du tust das, was what richtig is good? Ist, was gut ist. Gerechtigkeit. Diese Person ist ein guter Mensch. Aber die Gerechtigkeit im Königreich von Christus ist an Christus glauben. Der einzig wahrhaftige Gott. Their godliness. Göttlichkeit. You know, they want to live godly. Sie wollen göttlich leben. There's no godly living without Christ. Aber es gibt kein göttliches Leben ohne Christus. Living godly without Christ is göttlich demonic, leben ohne Christus ist teuflisch. You know, the Muslims, they will build houses or church or mosque or whatever, you know, school, hospital for people. Die Muslimen, sie bauen they want to live godly. Häuser, Krankenhäuser für Menschen und Schulen. Um Leuten zu helfen. Caritas, you know, oder Katholiken in solchen ihre Spendenaktionen. What they call godly living. Sie nennen das Göttlichkeit, Gottes fürchtig Leben. Everybody, you know, people are singing their praise. Leute feiern sie. And not the praise of Jesus. Wir feiern nicht Jesus Christus. You see, living godly is living godly in Christ Jesus. Wir sollen göttlich, gottesfürchtig and leben in Christus Jesus. That is Jesus doing the good through you. Das heißt, dass Jesus das Gute durch uns tut. And you make them know that this is Jesus. Und wir lassen zu, dass sie wissen, and let's keep on praising Jesus. Jesus. Praise gefällt. The Lord. Halleluja. Then also faith. Der Glaube. You see, the faith of Christ. Der Glaube von Christus. And the love love of Christ. Die Liebe von Christus. My love. You know, we talk about my love in John 15. That we read. You see, my love. Remain in my joy. Remain in my love. Bleibt in meiner Freude, bleibt in meiner Liebe. In my love, my love, my love. Look at it. In John 15. Look at John 15 again. Praise the Lord. 15. In verse 9 of John 15. Johannes 15, Vers 9. As the Father loved me, so have I loved you. He loved us how the Father loved me. Wie der Vater uns liebt. You continue in my love. The same love I love you. That same love you love others. Diese gleiche Liebe sollst du auch andere Leute lieben. You see, as my Father loved me. So wie mein Vater mich liebt. And I love you. Und ich euch you liebe. See, the same love my Father loved me. Die gleiche Liebe, die the same love I love you. Die gleiche Liebe, the same love you continue loving others. Loving one another. Einander. You get it. And not the love of this world. Und ich liebe dieser Welt. You see, the same love that is coming from the Father. Und die gleiche Liebe, die vom Vater kommt. That should be what the love we know. Das sollte die Liebe sein, die wir kennen. Praise the Lord. Amen. There is a continue ye in this very love. Bleibt in dieser Liebe. God's kind of love. Gottes Liebe. The unconditional love. Die bedingungslose Liebe. Then go back to 1 Timothy. 1. Timotheus. 6. Verse 12. Say, fight the good fight of faith. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Fight the good fight of faith. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. If you refuse to follow the Spirit, wenn du dich weigerst, dem Geist zu folgen, you cannot fight the good fight of wirst du den guten Kampf des Glaubens nicht kämpfen können. To follow the Spirit is to believe Jesus. Dem Geist zu folgen heißt, Jesus zu glauben. If you refuse to believe Jesus, wenn du dich weigerst, dich an Jesus zu glauben, you can never win that fight of faith. Wirst du diesen Glaubenskampf nicht gewinnen. He said, fight the good fight of faith. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. First Peter 1. Petrus 1. Praise the Lord. Hallelujah. Sazer, are you there, please? First Peter 1. Help us to read from verse 4 to 9. Hebrews 9. Weltlichen Erbe des Himmels aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, offenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid, in mancherlei Anfechtung. Damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seele. Praise the Lord. Amen. So an inheritance incorruptible. Amen, danke. And on the fire, and that fadeth not away, reserved in heaven for you, Things are reserved in heaven for you. Dinge sind im Himmel für euch aufbewahrt. They are reserved in the spirit. Im Geist sind sie aufbewahrt. And that's why we want you to live there. Deswegen sollen wir dort leben. You cannot have them until you live there. Du kannst sie nicht haben, erst wenn du dort lebst. Things are reserved in heaven. Dinge sind im Himmel for you. Aufbewahrt. Who are kept, verse 5, by the power of God through faith. Unto salvation, ready to be revealed in the last day, last time. Wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptation, that the trial of your faith be much more precious than of gold. That perisheth, though it be tried with fire, may be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ, whom having not seen yet love, whom though now you see him not, yet believing. Praise the Lord. Though you don't see him, but you believe him. Glaubt an ihn. Though you don't see him, you believe him. Glaubt an ihn. Though you fail, but you pass. You still believe you are still the head and not the tail. Dass wir der Kopf sind, nicht das Ende. You see, don't. Praise the Lord. Hallelujah. Our real victory, what we see and what they see, das, was wir sehen, was sie sehen, sollte nicht gleich sein. You know, we are even. Including myself, I thought it was even what they see. Auch ich dachte früher, es geht um das, was die Menschen sehen. It is not what the eye can see. Aber es geht nicht um das, was das Auge sehen kann. Jesus said, your names are written in heaven. Jesus sagt, eure Namen sind im Himmel geschrieben. And not Satan obey us. Und nicht, dass der Teufel uns gehorcht. Praise the Lord. Hallelujah. We are to understand how his kingdom works. Wir wissen, wie sein Königreich funktioniert. He said, yet believing, ye rejoice. With joy unspeakable and full of glory. Though nothing to show for it, you still rejoice with joy unspeakable. Ergebnisse gibt, freuen wir uns you immer. You know, if you pass and rejoice, und dich freust, that you are not doing something different from them. Ist das nichts Neues? From the unsaved. Ist nicht anders als das, was die Ungläubigen tun. You know, if you pass and rejoice, they pass and also rejoice. Und dich freust, das tun auch die Ungläubigen. You know what makes the difference is was when der Unterschied ist, wenn du versagst. And you still rejoice. Du freust dich dennoch. Can somebody get it? Praise the Lord. Hallelujah. And that joy is so heavy in you. That diese Freude ist so groß in dir. You still, you know, that is what we will bring them. For the Lord. Das wird sie zum Herrn bringen. Because to pass, they can hire a teacher and pass. Sie können sich and learn and learn and learn and pass. Und so viel lernen. But what they cannot have und dann is the midst of those problems that there should be joy. Ist das inmitten dieser Probleme can Freude somebody wird. Get it? Praise the Lord. Halleluja. Unspeakable. Unaussprechliche Freude. And full of glory. Voll von Herrlichkeit. Praise Jesus. Amen. Amen. Amen. Let us go to Exodus 19. 2. Mose 19. Go to Exodus 19. Until we understand his kingdom, we will erst doubt wenn wir sein Königreich verstehen. If he's even still alive at all. Sonst, you know, wenn wir an ihn zweifeln. A lot believe that he passed away with the apostles. Viele glauben, dass es Vergangenheit ist. Because they don't know what his victory really means. Weil sie nicht wissen, was Erfolg wirklich they bedeutet. They believe that the victory of this world. Sie denken, it is his victory. Der Erfolg dieser Welt ist seine Freude. The joy of this world die Freude dieser Welt ist you seine see, Freude. The love of this world. Die Liebe dieser Welt ist seine Liebe, aber es ist nicht gleich. Welcome to another world. Willkommen in einer anderen Welt. To Christ's world. Zur Welt von Christus. Ah. He wants us to know and understand er möchte, dass his wir world. Seine Welt kennen und verstehen. Exodus 19, verse 6. 2. Mose 19, Vers 6. And you shall be unto me a kingdom of priests. A kingdom is not a religion. Can you see it? Ein Königreich ist keine Religion. A kingdom. Ein Königreich. It is a country. Es ist ein Land. You shall be unto me a kingdom of priests. And holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. Praise the Lord. Hallelujah. A kingdom of priests. Das ein Königreich von Priestern. That's who we are. Das sind wir. You see, we are priests. Wir sind Priester. Do we believe that? Aber glauben wir das? You know, a priest or a king that admired the subject. Ein König, der seine Knechte bewundert. You see, you want to be like your subjects. Du willst wie deine Knechte sein. You know, in Christ's kingdom there is no subject. Aber im Königreich Gottes gibt es keine Knechte. It's the king, the royal family and the kingdom. Es ist der König, die königliche Familie und das Königreich. You see, let's call the unsaved the subjects. Die Knechte sind die Ungläubigen, könnte man sagen. And a king that want to be like them. Ein König, der die Knechte You know how the servant labor to get it. Ihr wisst, wie hart Knechte arbeiten müssen. You know the master just say it's just in control. Der Meister ist einfach in Kontrolle. You know the servant labor to der get to make ends arbeiten, meet. Bevor er Dinge hat. You have always labor and labor and labor. Er muss viel arbeiten. But the king always just there. You aber know Knecht, people walk König, and come and give him. Er wird einfach bedient. Because he's just resting. Weil er sich ausruht. He wants us to rest. Er möchte, dass wir uns ausruhen. To rest on him. Uns auf ihn ausruhen. That he work for us. Dass er für uns arbeitet. Hmm. A nation of priests, a kingdom of priests. Ein Königreich voll von Priestern. It is not a natural kingdom. Es ist kein natürliches Königreich, kingdom. Aber ein übernatürliches Königreich. In Luke 1, let us go to Luke 1. Lukas 1. The kingdom that we are born into. Das Königreich, in das wir geboren sind. Understand everything there. Verstehe alles, was dort passiert. Luke 1:15. Lukas 1:15. Luke 1:15. He said, "For he shall be great in the sight of the Lord." You know, here the Bible says he calls somebody great. Even at him before the Lord and not before man. Vor dem Herrn und nicht vor Menschen. I don't know if somebody's understanding. Look at it. Here he's talking about John the Baptist. Hier geht's Johannes den Täufer. In Luke 1:15, he says. Lukas 1:15. He shall be great in the sight of the Lord. That's what I want. He shall be great. In the sight of the Lord. Wenn er wird groß sein, and von not dem Herrn. In the sight of man. Nicht vor Menschen. What we are to be after is the sight of the Lord and not the sight of man. Wir wollen vor dem Herrn groß sein, yeah, und nicht I vor Menschen. Somebody's understanding. Praise the Lord. Halleluja. You see, before God. Wir wollen vor Gott groß sein. John was a great man. Also vor Gott war Johannes ein right, großer Mann, world, ein großartiger Mensch. Aber war er für die natürliche Welt no. ein großartiger Mensch? Nein. Could see him as great man. Niemand würde ihn als großartig oder bemerkenswert sehen. They will see Pharaoh or Herod as the great man. Sie werden den Pharao als den, oder Herodes als den großen, that mächtigen Menschen sehen, aber nicht ein Johannes, somebody, der geköpft wurde. That cut off his head as the great man. Selbst der Mensch, der Johannes geköpft hat, selbst ihn würden sie als bemerkenswerter sehen als Johannes selbst. Can you see what the Bible calls greatness? Seht, was die Bibel großartig nennt. Can you see what his kingdom called greatness? Was sein Königreich großartig nennt. You know, it also in Matthew 18 talks about great. Auch Matthäus 18 jetzt auch ein großartiges. You know, the disciples, they wanted to know who will be great in this kingdom. Die Jünger wollten wissen, wer der Größte im Königreich ist. Jesus sagt, who believed everything. Der glaubt, der an alles glaubt. Praise the Lord. Halleluja. What we call greatness. Das, was wir großartig nennen. And what they call greatness. Was sie großartig nennen. What we call pass. Was wir bestehen nennen. And what they call pass. Was sie bestehen nennen. What we call victory. Was wir Sieg nennen. And what they call victory. Was sie Sieg nennen. What we call success. Was wir Erfolg nennen. And you know what we call blessing. Was wir Segen nennen. You see what we call fall. Everything, you see. And what they call. They are two different things. Ist nicht das Gleiche. They are not the same. Es ist nicht das Gleiche. For us and for them. Für uns und für sie. We should know the difference. Wir sollten den Unterschied kennen. You know, they see pass as victory. Sie sehen das Bestehen als den Sieg an. Because until they see, they never believe. Weil erst wenn sie es sehen, dann glauben sie es. We see believing Jesus as our victory. Für uns ist an Jesus glauben unser Sieg. Believe in Jesus. An Jesus glauben. You know how, you know the result, whatever result we have, never control us. Das Ergebnis ist, es kontrolliert uns. It never bring us down. Es bringt uns nicht runter. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Your reaction to that word they call fear. Wie du auf das reagierst. Matters a lot. Was die Versagen nennen, ist wichtig. Who can rejoice? Wer kann sich in freuen? The Lord. Im Herrn. When nothing is working. Wenn nichts funktioniert. Who will not complain? Wer wird sich nicht beschweren? Who will not condemn himself? Wer wird sich selbst Who will not compare himself to others? And keep on seeing the Jesus around him. Und immer noch Jesus. And keep on believing the Jesus. Immer noch Jesus in ihm sehen und an ihn glauben. Praise the Lord. Halleluja. The joy that Paul talked about. Die Freude, über die Paulus spricht. You see the love he talks about. Die Liebe, über die er spricht. You see the peace the Bible talks about. Über den er spricht. For your joy, your peace to be permanent. Damit deine Freude beständig bleibt. Depend on your following the Spirit. Verlass dich darauf, dass du den Geist suchst. How do you follow the Spirit? Wie folgst du dem Geist? It is by believing Christ. Indem du an Jesus Christus glaubst. You see, keep on believing Christ. Glaube weiter an Christus. Keep on trusting Him. Vertraue ihm weiterhin. Praise the Lord. Halleluja. Keep on seeing Christ. Sehe Christus weiterhin. Stop seeing what is outside. Hör auf, das zu sehen, was draußen ist. Until you believe him. Erst wenn du an ihn glaubst. Until you know what his spirit world is all about. Wenn du weißt, worum es in seiner geistlichen Welt geht. If you do not know Christ's fruit, wenn du die Frucht von Christus nicht kennst, you will judge wrongly. Wirst du falsch richten. If you do not know, you will judge between yourself and them wrongly. Du wirst zwischen dir und den anderen falsch richten. If you do not know what is understand what his kingdom is all about. Wenn du sein Königreich nicht verstehst. You will judge wrongly. Wirst du falsch richten. Jesus did not tell us not to judge. Jesus hat nicht gesagt, dass wir nicht richten sollen. He said, don't judge like them. Wir sollen nicht so richten wie sie. Don't judge like them. Genau, when they want to judge you, and then they compare you and them. Wenn sie richten, dann vergleichen sie sich mit dir. Jesus said, don't judge like them. Und Jesus sagt, richte nicht so wie sie. Let us quickly go to Matthew 7. Matthäus 7. Halleluja. Matthew 7. Matthew 7. From verse 1. 1. Are we there, please? Let me read so that because of time we'll be so close. Amen. Amen. He said, judge not that you be not judged. That's what Jesus said. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. You know, religion, they love here so much. Religion liebt das. You know, when you are correcting them, sie verbessert. Sagen sie, richtet nicht. They love it so much. Die lieben das. Why anything at all, judge not. Irgendwas ist, richte nicht. They don't even know what it is. Sie wissen nicht, was es bedeutet. Jesus said, don't judge like this world. Jesus sagt, richte nicht, so wie diese Welt richtet. He never tell you not to judge. Er sagt dir nicht, dass du richten sollst. You believe in Christ, in believing Christ you are to judge. Sondern du sollst richtig richten, indem du an Jesus Christus glaubst, richtest du. Because it is not only the Spirit of God that is here on earth. Denn es ist nicht nur der Geist Gottes, der hier auf Erden ist. There is the spirit of Satan. Sondern auch der Geist des Teufels. There are demons everywhere. Es gibt Dämonen überall. That you are to judge. Über die du richten sollst. Praise the Lord. Halleluja. For with what judgment you judge, you shall be judged. And with what measure you meet, it shall be measured to you again. And why holdest thou the mote that is in your brother's eyes, but considerest not the beam that is in your own eye? Or how wilt thou say to your brother, let me pull out the mote out of your eye, and behold, a beam is in your own eye? Thou hypocrite, first cast out the beam out of your own eyes, and then thou shalt see clearly to cast out the mote out of your brother's eyes. Praise the Lord. Hallelujah. Here Jesus is saying, before you judge, you submit to me. Jesus sagt, bevor du richtest, gebe dich erstmal mir hin. You submit to me. Gebe dich erstmal mir hin, bevor du richtest. If you judge like them, wenn du so wie sie richtest, you will be condemned like them. Wirst du genauso so wie sie verurteilt sein. You will be like them. Wirst so wie sie sein. You will get the same result like them. Wirst die gleichen Ergebnisse haben wie sie. First submit to me before you can judge righteous judgment. Gebe dich mir hin, damit du gerecht richten kannst. Example, the woman caught in adultery. Die Frau, die beim Ehebruch you know, they brought this woman. Sie haben diese Frau. So they were judging this woman. Über sie gerichtet. You see, this woman was being judged. Sie wurde gerichtet. That she fornicated. Weil sie Unzucht getrieben hat. You see, that she did something wrong. Weil sie etwas falsch gemacht hat. The flesh is judging. Das Fleisch richtet. He's judging the flesh. Das Fleisch richtet über das Fleisch. You see, the flesh is judging. Das Fleisch richtet. If you judge like them, wenn du so you wie will sie be richtest, condemned like them. Wirst du auch so wie sie verurteilt werden. Praise the Lord. Halleluja. In James 2. Jakobus go to 2. James 2. James 2. In James 2. You know people that brought that woman. Die Leute, die diese Frau gebracht that haben. This woman have committed sin. Die Sünde begangen hat. That the Bible here said. James 2. Jakobus 2. Verse 10. Vers 10. He said, for whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point. He is guilty of all. Denn wer das Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. If you keep the whole, und das Ganze and hält, you are guilty with one, aber wegen einem schuldig bist. Look at verse 8. Vers 8. If you fulfill the royal law, according to the scripture, thou shalt love your neighbor as yourself, you do well. The royal law. Das königliche Gesetz. The royal law is not don't steal, don't lie. Das königliche Gesetz ist nicht nicht stehlen, nicht lügen. It is loving Jesus. Es ist Jesus lieben. It is believing Jesus. An Jesus glauben. It is loving Jesus. Jesus lieben. Your neighbor, he said, if you love your neighbor, your neighbor should not be man. Der Nächste sollte nicht der Mensch sein, sondern Jesus. Your neighbor is not the natural man. Ist nicht der natürliche Mensch. Praise the Lord. Halleluja. You know what is the problem between cat and rat? Was ist das Problem zwischen Katze und Maus? What is the problem between cat and rat? Was ist das Problem zwischen ihnen? It is what is in the middle. Das ist das, was dazwischen steht. Cat and rat can live together perfectly. Katze und Maus können perfekt zusammen leben. If what is in the middle is Jesus Christ. Wenn in der Mitte Jesus Christus ist. I don't know if somebody is understanding. What is the problem between cat and rat? Was ist das Problem zwischen Katze und Maus? If Satan is there, wenn der Teufel da ist, there will be fire. Wird es immer Streit geben. But if Jesus is there, wenn Jesus da ist. It is peace between cat and rat. Es ist Frieden zwischen Katze does und Maus. Does somebody understand? Praise the Lord. Hallelujah. We will quickly go. Let me see the time. If we can even finish the. Okay, we have some few minutes. Go to Isaiah 11. Isaiah 11. Before we come here, if we Isaiah cannot finish 11. It, then we will continue from there. So we'll just work it up to 9. Amen. Amen. Isaiah 11. Isaiah we, go there. We might even come here again. Amen. Mm-hmm. We will come here again if the time permits us. Isaiah 11. Isaiah 11 from verse 1. Vers 1. Isaiah 11, Vers 1. Jenny, can you help us to read 1 to 3? Ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isaias und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er wird den Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht nach dem Augenschein richten, noch nach dem Hörensagen recht sprechen. Praise the Lord. Hallelujah. And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse. It's talking about Jesus. Es geht Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. And a branch shall grow out of a root, out of his roots. And the spirit of the Lord shall rest upon him. The spirit of wisdom and understanding. And we see all these different spirits. All diese verschiedenen Geister. The spirit of wisdom. Der Geist der Weisheit. The spirit of knowledge. Der Geist der Erkenntnis. The spirit of counsel. Geist des Verstandes. The spirit of mind. The spirit of knowledge and the spirit and of the fear of the Lord. The spirit behind the fear of the Lord. Es gibt einen Geist unter der Furcht des Herrn. Praise the Lord. The spirit behind the fear of the Lord. Es gibt einen Geist hinter der Furcht des Herrn. And shall make him of verse 3. And shall make him of quick understanding in the fear of the Lord. And he shall not judge after the sight of the of his eye. He will not judge according to the flesh. Er wird nicht nach dem Fleisch richten. Neither reprove after the hearing of his ears. Praise the Lord. Hallelujah. But with righteousness shall he judge the poor, and prove and reprove with equity for the meek of the earth, and he shall smite the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips shall he slay the wicked. The righteousness, and righteousness shall be the girdle of his loins, and faithfulness the girdle of his reins. The wolves, verse 6, look at it. The wolf also shall dwell with the lamb. You know, if Jesus is in the middle, wenn Jesus in der Mitte the question is who is in the middle? Die Frage ist, wer ist in der Mitte? Who do you see? Wen siehst du? You see Jesus. Siehst du Jesus? Or you see something else? Oder siehst du etwas anderes? No, you see that you see Jesus or you see Satan. Entweder siehst du Jesus oder den Teufel. Praise the Lord. Hallelujah. He said the wolves shall dwell with the lamb. Cat and rat can live together. Katze und Maus können zusammenleben. Amen. Amen. And that's why your neighbor is not the rat. Also ist dein Nächster nicht die Maus. The neighbor, your the neighbor to the cat is not the rat. Und der Nächste ist auch nicht die Katze. The neighbor to the cat is Jesus. Der Nächste für beide ist Jesus. Can you understand? Can you get it? You know, the middle, you know, it's the two people, you know, you are there, I'm here. You know, what the middle? The middle, who is the, in the middle? Wer steht zwischen uns? Das ist mein Nachbar. You see, it's not even there. Das ist mein Nächster, nicht die Person, die danach kommt. If I can see it, my neighbor, wenn ich meinen Nächsten sehen kann, das ist Jesus, Cat and rat can move together. Dann können Katze und Maus zusammenleben. My neighbor is not... Mein Nächster ist nicht die Katze oder nicht die Maus. My neighbor is Jesus. Der Nächste ist Jesus. Somebody understand? Praise the Lord. Halleluja. The wolf also shall dwell in the lamb, and the leopard shall lie down with the kid, and the calf, and the young lion, and the fatling together, and a little child. Child shall lead them, and the cow and the bear shall feed their young ones. Shall lie down together, and the lion shall eat straw like the ox, and the suckling. You see, all this is Jesus. It's just Jesus in the middle. Jesus in the middle. Can you get it? Praise the Lord. Hallelujah. You know, your neighbor is not whatever is outside there. The your neighbor allowed to be Jesus. You will, can you come on with you? You know, you can love the unlovable. Dann kannst auch die Leute lieben, die man nicht lieben kann. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The time, okay. Amen. Amen. The question is, who do you see in your middle? Die Frage ist, wen siehst du in der Mitte? Who is there? Wer ist da? Who is your neighbor? Wer ist dein Nächster? Who do you see as your neighbor? Wen siehst du als deinen Nachbarn, als deinen Nächsten? If we can see and follow Christ. Wenn wir sehen und Christus folgen können. How do you see and follow him? Wie siehst du und folgst Jesus? If you can remind yourself wenn du daran erinnern kannst an Christus, you can live with anybody. Dann kannst du auch mit jedem can zusammenleben. Somebody understand? Praise the Lord. Hallelujah. If you can remind yourself of Christ. Wenn du dich an Christus erinnern kannst. If you can bring Christ into anything. Wenn du Christus mit reinbringst. If you can bring Christ into any situation, wenn du Christus in die Situation it is over with that situation. Dann ist es vorbei mit dieser Situation. It is over with that problem. Dann ist es vorbei mit dem if Problem. You can remember to eject him, wenn du dich daran erinnern kannst, because he is your neighbor. Reinzubringen, denn er ist dein Nächster. Praise the Lord. Halleluja. Let us go back to James again. Amen. Jakobus 2. Can you see that how things supposed to be? Wie Dinge eigentlich sein sollen. You see Isaiah 11. wie in Jesaja 11. You know, husband and wife, you know, living as cat and rat at all. Wie Katz und Maus leben. They're like enemies. Sie sind wie Feinde. You know, today they might be dancing samba. Before you know it, there's war. Bevor man weiß, der Krieg. Why? Because what they see as their neighbor is not Christ. Weil das, was sie als ihren Nächsten sehen, ist nicht Christus. Can somebody understand? If you can really see Christ as your neighbor, wenn du wirklich Christus als deinen Nächsten siehst, you can see the Christ in that woman's wenn du Christus in dieser Frau siehst, in diesem Mann. You know, the love is that we have to love them. We have to love our husband, we have to love our wife. It's not this world's love. Es ist die Liebe dieser Welt. It's God kind of love. Gottes Liebe. The same love God loved Jesus. Die gleiche Liebe, die Jesus für uns the same hat. Love Jesus loves us. And the same love he wants us to love die gleiche Liebe soll wir füreinander haben. Love our husband, love unsere our wife, love our children, Ehefrau, unsere Kinder. Love people around us. Menschen um uns herum. Praise the Lord. Halleluja. Let's leave here. Then James 2 again. Jakobus 2. If you cannot live together, you know what you are telling me. You are telling me you cannot see Jesus. You are telling me it is all war, all true. All the time war. There is always problem. There is always shouting, and you know. There is always one, you know, today it's as if, you know, even in God's house, they just accepted that strife is just something that is normal. Selbst in Gemeinden wird akzeptiert, dass Streit zwischen Leuten normal ist. It's not normal for God's normal für Kinder Gottes. I can remember even when we went to Nigeria, the pastor, you see, was always saying, to quarrel is normal. I just look at them. I just say, to quarrel is normal. In the natural world, yes. But in Christian world, if you see Christ, you know Christ, you know, praise the Lord. Hallelujah. You know, if you can't see Christ, wenn du Christus sehen kannst, and if we can't remind each other of Christ, Christus erinnern. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You see, the Bible calls strife, it's called it. It is like snake. You know, as some of you are afraid of snake. Ich habe Angst vor einer Schlange. I don't like snake. I don't know if you like snake. Wir mögen keine Schlangen. If you will not allow snake to come into your house. Wenn du zulässt, dass eine Schlange in deinem Haus lebt. Don't allow strife to come into your house. Dann lass auch nicht zu, dass Streit in deinem Haus lebt. Strife is more dangerous than even snake into your house. Weil Streit ist gefährlicher als eine Schlange. To fight one another. Einander zu bekämpfen. You don't even know what it is. You've got children, if your eyes is open to see what it is. Eure geistigen Augen mal geöffnet werden, damit ihr seht, was Streit wirklich bedeutet. You will tell people to bring snake into your home than allowing quarrel to be in your home. Wirst du Leute darum bitten, lieber eine Schlange in dein Haus zu legen, als zu streiten? The house of the Lord. Your home should be the house of the Lord. Aber dein Zuhause sollte das Haus des it Herrn should sein. Be full of joy. Sollte voll von Freude should sein. Be full of peace. Voll von Frieden. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Because we can see Jesus. Weil wir Jesus sehen. See, we see Jesus always. Immer sehen. Praise the Lord. Halleluja. In James 2 again, please. Ja. Jakobus 2. If you fulfill verse 8, the royal law, according to the scripture, thou shalt love your neighbor as yourself, you do well. Thou shalt love Jesus as yourself. Is what Jesus to you love Jesus. It's talking about Jesus. Your neighbor again should dein be Jesus. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. And how is he your neighbor? Indem wir ihn in die Situation reinbringen. Whatever it is, I don't know if you know what I'm talking about. Whatever it is, allow Jesus to come in. Allow him to be your neighbor. Dass du das er nächste. That you are reporting to, that you are speaking of, that you are, you see, you are using to correct. Amen. Amen. But if you, verse 9, if you have respect to person, you commit sin. Praise the Lord. Hallelujah. If you have respect for to person, wenn ihr aber die Person anseht, bevorzugt, geht ihr Sünde. You know, here in Europe, that might not even concern them. In Europa ist es vielleicht nicht so. You know, they don't have respect for people at all. Sie respektieren oder bevorzugen you know, Leute nicht. Young, the young, they don't respect the old. Die jungen Leute respektieren die Älteren nicht. The old, they don't see it as anything. But in Africa. Aber in Afrika zum Beispiel. You know, the young respect the old. Die Jüngeren so much. Respektieren die Älteren so sehr. It's so heavy. The respect. Ist so wichtig. You know, we went to Nigeria. We could see how it. The respect. But he said, but if you have respect to a person, you commit a sin. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht if ihr eine Sünde. If you respect somebody because of the age, wenn jemand respektiert wegen dem Alter, ist eine Sünde. If you respect somebody because it's your wife, it's a sin. Frau ist if you respect somebody because it's your child, or whoever is your husband, it's a sin. Ehemann, ist eine Sünde. It is only Jesus. Nur Jesus sehen wir. Amen. Can you get it? The respect should go to der Respekt Jesus. Sollte an Jesus gehen. You are respecting the Jesus. Your neighbor is not that husband, it's not dein that wife. Nicht it's not that your children, it's not your mom, it's not even your mom, it's not your father. Your neighbor is Christ. Der nächste ist Christus. Praise the Lord. Hallelujah. You see, you are respecting one another should be Christ. The value, what you value. Das, was du wert what you value in that woman. What you value in that man is Christ. Ist Christus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So I think we will close for here. Maybe we'll go through it once more on Sunday.